Die Arische Staatsbank. Wenn wir bis zum heutigen Tage vom Staate reden, so schwebt uns allen bisher das rein mechanistische Gebilde vor, das wir bisher besessen haben und das denn auch aller arischen Reformatoren ingrimmigsten Hass erregen musste, weil es eben jenen, die nach dem Leben schmachteten, das der arischen Menschheit dank der trostlosen Mechanisierung unserer Zeit abhanden gekommen war, als der Inbegriff des Bekämpfenswerten erscheinen musste. Die arische Geistestragödie aber liegt nun darin, dass die Kämpfer für ein ihnen dunkel vorschwebendes Ideal einer menschenwürdigen, von der Liebe zu allen redlichen und guten aufgebauten Ordnung der Dinge sich veranlasst sahen, die heutigen Staatsgebilde befehdend, denen Hilfe und Genossenschaft zu leisten, die auf den Trümmern aller arischen Staatlichkeit ihren Weltstaat antipodischer Gesetzmäßigkeit errichten. Wer diese Tragödie arischer Revolutionäre im Dienste jüdischer, unverstandener und ungesehener Weltziele begreifen will, dem sei etwa das Buch über Bakunin, den russischen Anarchisten der 48er Revolution von Ricarda Huch, im Inselverlag 1923 angelegentlich empfohlen. Aus diesem Buche können wir ersehen, wie all diejenigen, die dunkel eine Welt- und Wirtschaftsordnung arischen Menschentums ersehnen, aus Hass gegen russisches Despotentum sowie nicht minder gegen den deutschen, gleichmacherisch-mechanistischen Staat, sich mit Männern gesellten, deren ihnen völlig verborgene jüdische Endziele mit der gemeinsam angestrebten Vernichtung aller bisherigen Staatsgebilde erreicht wurden, ohne dass die instinktive Abneigung, etwa Bakunins gegen Marx, die nach verschiedenen Zielen so unglückselig auf den gleichen Wegen strebenden, doch jemals zur Besinnung gebracht hätte. Namentlich das 14. Bakunin und Marx betitelte Kapitel, Seite 184 bis 195 des genannten Buches, wird jedermann hier die wichtigsten Aufklärungen bereiten. Es ist erschütternd, wie der Russe des Juden innige Gemeinschaft mit dem Hause Rothschild sieht und richtig begreift, sich aber trotzdem dem Arbeiterführer unterordnet, eben wie alle vom jüdischen Geiste und Gotte unterjocht, dessen Geheimnis der große, allen Ariern der Welt vorgemachte Schwindel der Teilnahme an Bewegungen und Strömungen, die doch nur benutzt und abgebogen wurden und werden, dem jüdischen Endziele zu dienen, bis zum heutigen Tag noch immer nicht völlig bewusst und unbeirrbar arischerseits durchschaut worden ist. Bakunin über Marx, am anderen Ort, Seite 190. Diese ganze jüdische Welt, die eine einzige ausbeuterische Sekte bildet, eine Art Blutsaugervolk, einen zehrenden Kollektivparasiten, der in sich organisiert ist, nicht nur über die Grenzen der Staaten, sondern sogar über alle Unterschiede der politischen Meinungen hinweg, diese Welt ist es, wenigstens zum Teil, zur Verfügung von Marx auf der einen, der Rothschild auf der anderen Seite. Ich weiß, dass die Rothschild, so reaktionär sie auch sind und sein müssen, das Verdienst des Kommunisten Marx hochschätzen und dass seinerseits der Kommunist Marx sich durch instinktive Anziehungskraft und achtungsvolle Bewunderung unwiderstehlich zu dem Finanzgenie Rothschilds hingezogen fühlt. Kann man mehr und gleichzeitig weniger erfassen, wie dieser wackere, echte Revolutionär, der, solches erfühlend mehr als erkennend, sich dann doch wieder dem Marx unterordnet und Gefolgschaft leistet? Wir kennen im ganzen arisch-jüdischen Problembereiche kein tragikomischeres Beispiel für den bisher unverstanden gebliebenen jüdischen Weltschwindel bei erkannten Einzeltatsachen. So konnte es geschehen, dass aller Reformationswille das verhasste Schmutzbad mechanistischen Staatsgebildes mit dem ungesehenen Kinde arischen Staatsgedankens überhaupt ausgeschüttet, das heißt dessen Vernichtung angestrebt wurde, so dass man mit Fug und Recht sagen kann, die besten und edelsten Geister aller Zeiten haben in der Sehnsucht nach einer dem lebendigen arischen Menschen entsprechenden Weltordnung den Juden geholfen, alle arischen Staatsgebilde derart zu vernichten, dass unter den Trümmern des so zerstörten und verächtlich gemachten Staatsgebäudes die Hoffnung auf die Errichtung eines dem Zerstörer vorschwebenden, besseren Baues für alle Zeiten mit verschüttet worden sind. Denn vergessen wir es ja nicht, wenn der ganzen Welt immer und immer wieder gepredigt wird, der Staat ist schlecht, Alles, was er leistet, führt nur zur Vernichtung des Lebens der unglücklich leidenden Menschheit, dann wird nicht nur dieser vorliegende schlechte Staat zerstört, sondern auch die arische Idee vom Staate selbst in allen Geistern für alle Zeiten vernichtet und sein mögliches Bild erstirbt in den Herzen und Hirnen der Arierschaft, sodass kein Idealbild mehr in den Geistern vorhanden ist, das gegen das jüdische Idealbild eines jüdisch geformten Weltstaates standhielte und widerstritte. So ist es dem Weltenbeschwindler Zion gelungen, alle besten Geister zur Ausrottung einer arischen Staatsidee zu verwenden, mit dem Erfolge, dass nun, wo jene daran gehen können, ihren jüdischen Weltstaat zu errichten, in den verstörten und entarisierten Geistern nicht mehr dem zu widerstehen und zu widerstreiten imstande wäre. Es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, zu zeigen, wie ein von der Liebe zum arischen Menschen erfülltes Denken den arischen Staat auferbauen wird, was am allerdeutlichsten in der Fürsorge des Staates für das wirtschaftliche Gedeihen, das bisher als sich der Staatsfürsorge entziehend von geheimer Seite gerne geschildert wurde, zutage treten wird. Der mechanistische Staat ist in allen seinen Verfügungen zwar wohl für die Allgemeinheit da, doch aber zeigt er eine merkwürdige Gleichgültigkeit gegen das Wohl und Wehe des Einzelnen, während die Institutionen des organischen Staatsgebäudes daran kenntlich sein werden, dass das Wohl und Gedeihen des Einzelnen, sofern seine Art und Anlage der Allgemeinheit keinen Schaden bringt, offenkundig wichtig ist und alle Verfügungen den einen und einzigen Zweck haben, allen Staatsbürgern das Möglichste an Lebenssicherheit und Lebensfreude zu gewähren.